Die Hauptstadt der Antimafia. Palermos Ucciardone-Gefängnis ist ein Denkmal für zerschlagene Reformträume. Es wurde in den 1830er Jahren entworfen, nach den Richtlinien des großen britischen Philosophen Jeremy Bentham. Ein Jahrhundert später trug das Palermer Gefängnis den Beinamen Grand Hotel Ucciardone. Mafiabosse betraten und verließen ihre Zellen in seidenen Morgenröcken, aßen Hummer, tranken Champagner und gaben Morde oder Drogenlieferungen in Auftrag. Vieles von dem, was Tommaso Buscetta dem Richter Giovanni Falcone über das Personal der Cosa Nostra erzählte, wusste er aus dem Gefängnis. Das Ucciardone war seit dem 19. Jahrhundert der Treffpunkt für Ehrenmänner aus verschiedenen Familien, ein Zentrum der kriminellen Macht. 1985 wurde das Gefängnis durch einen großen Anbau erweitert, ein Gerichtsgebäude, das bis zu 1000 Anwälten und Zeugen Raum bot und ebenso vielen Journalisten. Bäume wurden gefällt, Gebäude enteignet, weit über 30 Milliarden Lire, etwa 36 Millionen Euro, wurden ausgegeben, um etwas zu schaffen, das einem gewaltigen Luftschutzbunker glich. Der Gerichtsbunker, wie man ihn nennt, wurde eigens für ein bestimmtes Verfahren gebaut. Den Mammutprozess, bei dem sich 475 Männer vor Gericht verantworten mussten, die im Verdacht standen, Mitglieder und Bosse der Cosa Nostra zu sein. Außerdem sollte das Buscetta-Theorem auf die Probe gestellt werden. Der Gerichtsbunker machte deutlich, dass die italienische Regierung, zumindest ein Teil von ihr, den politischen Willen gefunden hatte, die Cosa Nostra zu bekämpfen. Das Antimafia-Team erhielt vorübergehend Rückhalt durch die Ministerien in Rom. Finanzmittel wurden nicht nur für den Gerichtsbunker, sondern auch für eine bessere Sicherheits- und Informationstechnologie für die Ermittlungsrichter bereitgestellt. Auch in Palermo teilten viele die Hoffnungen, die im neuen Flügel des Ucciardone umgesetzt waren. 1985 wählte die Stadt einen neuen Bürgermeister. Leo Luca Orlando sorgte dafür, dass sämtliche Planungsfragen, die mit dem Bau des Gerichtsbunkers in Zusammenhang standen, in Rekordgeschwindigkeit geklärt wurden. Er verkündete zudem, dass der Stadtrat als Zivilkläger im Mammutprozess präsent sein würde. Seine Behörde hatte tatsächlich die Absicht, die Bosse zu verklagen. Palermo war schon immer die Hauptstadt der Mafia. Doch möchte ich mit Stolz hinzufügen, dass diese Stadt auch in der Lage ist, zur Hauptstadt der Antimafia zu werden. Der Mammutprozess begann am 10. Februar 1986. Während die Bosse der Cosa Nostra darauf warteten, dass sich der Vorhang über dem Gerichtsdrama hob, schwiegen die Gewehre. Unterdessen, als wollte es die Italiener daran erinnern, wie viel auf dem Spiel stand im Gerichtsbunker von Palermo, ging anderswo das Schlachten mit unverminderter Heftigkeit weiter. Und mit ihm die heimtückische Macht des organisierten Verbrechens über den Staatsapparat und die demokratischen Abläufe, die dazu bestimmt waren, ihn zu lenken. Palermo mag eine optimistische Phase durchlebt haben im Vorfeld des Mammutprozesses, doch überall im Land geriet das politische System noch mehr aus den Fugen. Es regierte das Unrecht. Die Zersplitterung der kriminellen Landschaft Kampaniens Mitte der 1980er Jahre bedeutete nicht, dass die Camorra insgesamt an Macht eingebüßt hatte, ganz im Gegenteil. Cutulos kultisch verbrämte Nuova Camorra Organizzata und die reizbare Nuova Familia, die ihr gegenüberstand, hatten sicherlich Tausende von Soldaten und beherrschten weite Flächen des kampanischen Territoriums. Doch weil sie nur zu Beginn des Baubooms nach dem Erdbeben gefragt waren, vermochten sie die Wirtschaft und das politische System nie so tief zu durchdringen wie die geografisch klar umrissenen Clans, die ihnen folgten. Die neuen Camorra-Gruppen Mitte und Ende der 1980er Jahre profitierten auch von einer neuen Phase im Gemisch aus wirtschaftlichem Wachstum und politischem Versagen, das die jüngste italienische Geschichte prägte. Die italienische Wirtschaft erlebte Anfang der 80er Jahre wieder eine Wachstumsphase. Die Inflation ging zurück und zwischen 1982 und 1987 boomten die Aktienkurse.